Das Gesamtergebnis dieser Arbeit besteht darin, dass Jan und Dan die Möglichkeit eines Einflusses des Bewusstseins auf die physische Wirklichkeit mit einem hohen Grad an Sicherheit nachgewiesen haben. Die Intention des Operators kann tatsächlich den Output einer Maschine beeinflussen. Wenn man alle in diesen 15 Jahren durchgeführten Versuche einbezieht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse zufällig zustande kamen, 1 zu 1 Million. Das wäre für jedes wissenschaftliche Experiment ein hoher Grad an Zuverlässigkeit. Als Professor Jahn den Plan zu diesen Experimenten fasste, war man in der Verwaltung so sehr um den guten Ruf der Princeton University besorgt, dass man für dieses Projekt eigens einen hochkarätig besetzten und vor allem aus Skeptikern bestehenden Kontrollausschuss einsetzte. Außerdem gab es weder interne noch öffentliche Zuschüsse und es wurde ein Publikationsverbot ausgesprochen. Nachdem man den Peer-Mitarbeitern jahrelang genau auf die Finger geschaut und nichts Beanstandenswertes gefunden hatte, wurde der Ausschuss aufgelöst. Heute gilt Peer als achtbarer, wenn auch nach wie vor umstrittener Beitrag zu Leben und Arbeit der Universität. Die Experimente wurden sehr sorgfältig überwacht. Alle denkbaren Möglichkeiten der Täuschung durch die Operatoren oder Fehlerquellen der Apparatur selbst wurden ausgeschlossen. Jan und Dan sind buchstäblich jedem Zweifel der Skeptiker nachgegangen und haben sich deren Bedenken zu eigen gemacht. Sie zeigten sich sogar dankbar für das Ausmaß der ihnen entgegengebrachten Skepsis, denn so waren sie gezwungen, sowohl bei den Experimenten selbst als auch bei der Bewertung ihrer zur Veröffentlichung vorgesehenen Ergebnisse extrem sorgfältig zu Werk zu gehen. Und diese Ergebnisse demonstrieren nun den Einfluss des Bewusstseins nicht nur ganz allgemein, sondern zeigen offenbar darüber hinaus faszinierende Details, die erhärten, dass hier keine Zufallsbefunde erhoben wurden. Zunächst einmal zeigte sich, dass die Abweichungen von der Zufallsverteilung ein für jeden Operator charakteristisches Muster erkennen ließen. Dieses Muster kann man bei Wiederholungen des Experiments mit demselben Operator wiedererkennen. Zweitens wurden die Versuche auch mit Paaren von Operatoren durchgeführt, die gemeinsam die Apparatur zu beeinflussen versuchen sollten. Und die Ergebnisse waren wirklich faszinierend. Der kombinierte Effekt zweier Operatoren unterschiedlichen Geschlechts erwies sich nämlich als signifikant stärker als das, was jeder für sich allein bei der Maschine auszurichten vermochte. Und wenn es sich gar um ein Pärchen oder Ehepaar handelte, war dieser Verstärkungseffekt noch größer, bis zu 7-mal größer als bei den einzeln agierenden Operatoren. Drittens stellte man auch spezifische Unterschiede zwischen Männern und Frauen fest. Bei Männern kam es regelmäßiger zu Ergebnissen als bei Frauen. Aber die Frauen, die etwas bewirken konnten, konnten den Zufallsgenerator stärker beeinflussen als Männer. All das zeigt deutlich, dass die Persönlichkeitszüge eines Operators eine Rolle spielen bei ihrer Fähigkeit, den Zufallsgenerator zu beeinflussen. Und dass es sich hier um reale Effekte handelt, belegen zahlreiche Wiederholungen der Peer-Experimente durch insgesamt 68 Forscher, die 597 Experimentalstudien vorlegten. Einen dieser Forscher möchte ich hier besonders erwähnen, nämlich Helmut Schmidt, der seit über 20 Jahren, anfangs war er noch Ingenieur bei Boeing, ähnliche Forschungen betreibt wie das Peer-Team. Schmidt war der Erste, der solche Zufallsgeneratoren baute, und seine Arbeit war es, die Jan zu ähnlichen Forschungen an der Princeton University inspirierte. Eine sämtliche Studien dieser Art berücksichtigende statistische Berechnung ergibt für die Annahme, dass es sich bei den Ergebnissen um Zufälle handelt, eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 35. 10 hoch 35 ist eine 1 mit 35 Nullen. Wenn du dir eine Vorstellung machen möchtest, was das bedeutet, brauchst du dir nur vor Augen zu halten, dass eine Milliarde eine 1 mit nicht mehr als 9 Nullen ist. Es ist demnach nicht mehr zu bezweifeln, dass unser Bewusstsein, in diesem Fall die Intention des Operators, die materielle Welt beeinflussen kann. Wie die Intention eine technische Apparatur jedoch beeinflussen kann, weiß allerdings niemand. Es deutet aber manches darauf hin, dass der Effekt auf der Ebene des Fühlens zustande kommt. Die erfolgreichsten Operatoren berichteten jedenfalls häufig, sie hätten eine Art Resonanz zur Maschine entwickelt, sich in sie eingefühlt. Hier zwei typische Äußerungen, wie sie von Jan und Dan wiedergegeben werden. Einer berichtet von einem Zustand des völligen Aufgehens im Geschehen, der zu einem Verlust des Bewusstseins meiner selbst und der unmittelbaren Umgebung führt, ganz ähnlich dem Versunkensein in ein Spiel, ein Buch, eine Theatervorstellung oder irgendeine kreative Beschäftigung. Und ein anderer sagt, es fühlt sich für mich nicht wie direkte Kontrolle über die Maschine an, eher wie ein marginaler Einfluss, wenn ich in Resonanz mit der Maschine bin. Das ist wie beim Kanufahren. Wenn es dahin fährt, wohin ich möchte, bin ich im Fluss mit ihm. Wenn nicht, dann versuche ich, den Fluss zu unterbrechen, um ihm Gelegenheit zu geben, wieder in Resonanz mit mir zu kommen.